Wenn sie es aber nahe, bei sich sehen, dann werden die Gesichter derjenigen, die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden, das ist das, was ihr stets herbeizurufen wünschtet.